Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Knapp 2 Stunden Musik kommen heute von Scheiben aus schwarzem Plastik. Ab und zu ist das Vinyl aber auch in weißer Farbe gepresst worden. Ausschließlich echte Langspielplatten und eine EP drehen sich noch bis 3 Uhr auf den Plattentellern mit alter und neuer Musik. Am Mikrofon ist Michael Frank. Die Hände an den Lenker, das Fahrrad in den Ständer. Rentnerstudenten, Rentnerstudenten. Für Zeitmanager und die Zeitabonnenten. Rentnerstudenten, Rentnerstudenten. Für Fans von den Türen und solche, die nichts werden wollen. Gleich zu Beginn ihres vierten Studioalbums fällt diese Band mit der Tür ins Haus und haut dem Publikum erstmal eine 11-Minuten-Nummer um die Ohren. Und da sagen sich neue deutsche Welle-Füchse, Velvet Underground Drones und die Motorik des Düsseldorfer Duos neu Gute Nacht. Dasselbe überraschende Erlebnis mit dieser Ouvertüre wollte ich auch Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern des Soundchecks vom Deutschlandfunk, gönnen. Die Nummer trägt den Titel Rentner und Studenten. Und das Bild vom mit der Tür ins Haus fallen war einfach zu unwiderstehlich. Die Band, von der die Nummer ist, heißt nämlich Die Türen. Die Türen sind ein Quintett und in Berlin beheimatet. Der Titel ihres neuen Albums sind einfach die 24 Buchstaben des ABC. Das Cover ist schlicht ein weißer Karton mit Banderole. Der weiße Karton kann mit den Abziehbildchen und den Buchstaben von einem beigelegten Blatt beklebt werden. Oder auch nicht. Der Vinylausgabe liegt ein kleines Taschenbuch mit den Songtexten, E-Mail-Kommentaren von Fans und einem poptheoretischen Essay bei. Das Vinyl ist passenderweise weiß wie das Cover und als zusätzliche Serviceleistung bekommt man als Umsonstreingabe nicht etwa einen Download-Code für MP3-Dateien, sondern das ganze Album noch einmal in CD-Form. Mehr von diesem anregenden Doppelalbum später in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Dieser Aufnahme lässt einen spontan vermuten, sie sei irgendwann in den späten 60er oder frühen 70er Jahren entstanden. Ein Fundstück von einer obskuren Scheibe mit lateinamerikanischer Funkmusik vielleicht. Tatsächlich entstand die Musik in der Jetztzeit. Und zwar heißt das Stück La Eterna Felicidad, was man mit ewiges Glücksgefühl übersetzen könnte. Veröffentlicht wurde der Song im vergangenen Jahr auf dem immerhin schon 10. Album von Sean Lees Ping Pong Orchestra. World of Funk heißt das kosmopolitische Album. Viele Instrumente, die da zu hören sind, spielte Sean Lee selber. Bei einigen holt er sich noch Gäste für Gesangsbeiträge hinzu, Natascha Atlas zum Beispiel und bei der Nummer gerade Bardo Martinez. Sean Lee ist Multiinstrumentalist und Produzent. Außer den Platten mit seinem Ping-Pong-Orchestra hat er noch über ein Dutzend Soloplatten und Soundtracks veröffentlicht. In der Filmmusikszene ist er erfolgreich und als Komponist von Musik für Computerspiele ebenso. Sean Lees Partner bei dem Song gerade ist wie gesagt Bardo Martinez. Bardo Martinez ist hauptamtlich Keyboarder und Sänger bei dem Trio Chicano Batman aus Los Angeles. Auch von ihnen gibt es schon Platten. Mehr von Sean Lees Ping Pong Orchestra später. For I didn't know I could see it, now I'm seeing. For I didn't know I could be it, now I'm being. Before I've been told you can't see it, oh, but I know and I'm home, I can feel it. So when the day gets long, I remember, then I'm fine. For I've been told you can't have it, now I carry. Before I've been told it's not right, now I don't worry. Oh, before I've been told you can't hear it, oh, but I know when I'm home I can feel it. So when the day gets long, I remember, and I'm fine. I'm no longer weary, oh, I'm no longer scared if I fall, 'cause I've been thinking you wouldn't leave me, oh, my love would be here by my side. I'm no longer weary, oh, I'm no longer scared if I fall, 'cause I've been thinking you wouldn't leave me, oh, my love would be here by my side. Yeah, forever you'd be by my side, oh. For I didn't know I could see it, now I'm seeing. Oh, before I didn't know I could be it, now I'm being. Oh, before I've been told don't believe it, oh, but I know and I'm home, I can feel it. So when the day gets long, I remember, then I'm fine. Oh, wow, when the day gets long, I remember, then I'm fine. So many conversations. How about your ex? It's amazing. I know more about that girl than a next door neighbor. You only stop when I roll my eye, looking at me like you can't see why. Come on, babes, you ain't blind. It's glimmering and glim flim from here to Sing Sing. You ain't over that thing, you must be acting. You must want an Oscar, and you an imposter. 'Cause obviously, you still love her. And probably, you still want her. But I won't stop ya, 'cause this is like the only be the best you can be. Spread your wings and fly, go ahead and live your life. I won't stop you, that's no lie. But am I being silly? Am I imagining it? I can't tell. And I'm not feeling it, can't you tell? Let's put it on a tape, let's be honest with it, can you tell? I think we're over and I think you're off and hit it, can't you tell? You can never be, we can never be, making me wonder if you getting it in, I mean undercover, cause I'm too fly to be your lover. If you and your ex ain't quite over, or maybe we over, cause I don't want ya, cause maybe I'm just feeling like I want another. So I'm pushing you away like covers. You're making me all mad, give me some space, look in my face. Do I look like the type to be playing these games? I wasn't more big, I knew all the tricks from Big Stan to King Stan. So make your links sound its own. There is the exit, the quicksand. Cause there are too many that for some. This is me on Facebook random. Maybe I should get some. But am I being silly? Am I imagining it? I can't tell. Something ain't right and I'm not feeling it. Can't you tell? Let's put it on the table. Let's be honest with it. Can you tell? I think we're over and I think you're asking for it. Can't you tell? You can never be, we can never be. It's plain to see that you're not over your ex, ex, ex, ex, ex. You're still in love with your ex, ex, ex, ex, ex, ex. You can never be, we can never be. It's plain to see that you're not over your ex. Thank you. writes, and having writ, moves on. Ausschließlich Musik von Vinylschallplatten gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik von der Multi-Instrumentalistin und Sängerin Dorothy Ashby. Von ihrem Album The Rubaiyat of Dorothy Ashby gab's den Track The Moving Finger. Dorothy Ashby war hier kurz an der japanischen Wölbrettzither Koto zu hören. Das Album erschien 1970, Dorothy Ashby war damals 38 Jahre alt. In ihrer Jugend hatte sie Klavier, Saxophon und Kontrabass spielen gelernt. Sie spielte noch als Teenager Klavier in Jazz-Trios in den Clubs ihrer Heimatstadt Detroit. Aber mit 20, also etwa 1952, entdeckte sie die Harfe für sich und etablierte sich damit als eine der wenigen Musikerinnen, die das klassische Instrument in den Jazz integrieren konnte. Diverse Hip-Hopper haben Schnipsel und Grooves ihrer Musik gesampelt und ihr dadurch ein indirektes Denkmal gesetzt. Dorothy Ashby starb 1986 im Alter von 53 Jahren an Krebs. Ihr Album The Rubaiyat of Dorothy Ashby ist unlängst in einer Vinylauflage wiederveröffentlicht worden. Vor Dorothy Ashby gab's Musik von Speech DeBell's neuem Album Freedom of Speech. X marks the spot, heißt der Song, und das, was sich in der Schriftsprache wie der Buchstabe X liest, bedeutet hier so viel wie Ex im Sinne von Ex-Freundin. Und die, so beschwert sich das lyrische Ich in Speech DeBell Songs, ist immer noch in den Gedanken des Lovers präsent. Es ist ganz klar, du bist noch nicht über sie hinweg, du bist immer noch verliebt in deine Ex. Deshalb bist du jetzt mein Ex. Speech DeBell heißt eigentlich Corinne Elliott. Sie wurde 1983 in London geboren, erlebte eine harte Kindheit, fing an, mit 9 Jahren Gedichte zu schreiben. Mit 23 Jahren kehrte sie zu ihrer Mutter zurück und begann an ihrer musikalischen Karriere zu arbeiten. Ein erstes Album, Speech Therapy, erschien 2009. Der Track, der gerade zu hören war, erschien dieses Jahr auf Album Nummer 2 von Speech DeBell. Freedom of Speech heißt es. Mehr davon in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Los ging diese Vinyl-Trilogie mit Michael Kiwanuka, ebenfalls aus London. Dank einer wohlkonzertierten Medienkampagne dürfte Michael Kiwanuka etlichen Menschen in Europa schon bekannt sein. Das generalstabsmäßige Hype um ihn sollte einen allerdings nicht davon ablenken, was für schöne Musik er macht. Zu hören war von ihm »Now I'm Seeing«, erstmalig veröffentlicht letztes Jahr auf einer 10-Inch Vinyl EP, die verwirrenderweise genauso heißt wie sein Debütalbum, das gerade erschienen ist. Von dieser EP Michael Kiwanukas gibt's in der zweiten Soundcheck-Stunde noch einen Song. Sci-fi film, stories I tell, jail will with the human brain cell. It's the birth of an idea, impregnated the ear. The sound that they put down was like a child is growing wild, future bound. We come in a way they wish that they could sound. Astronauts rock, this why they pushing through the clouds. Wild, out of bounds, hardly up or down the lounge. They be frowning on the bearer of the king humble crown. Still standing in the program is by L. Bang. The flu fell straight to a hell they call stagnant. Ragging is a human trait, truth through space. The only place where race ain't a complaint. Fading away, had to float when the gravity's low. Moving at the speed of light, cause I don't have an ego. Where the dreams go when we awake? To a place fantastic, plastic, impossible to trace. Spinning, and I'm spinning. And the thunder roar. Das war zum zweiten Mal in dieser Vinyl-Ausgabe vom Soundcheck Musik von Sean Lees Ping Pong Orchestra. Von dem Doppelalbum World of Funk gab's den Track Booyah. Diesmal stellte Sean Lee den Trompeter Michael Leonard ins Zentrum des Tracks. Unterstützung gab's hier außerdem von Stuart Boogie an der Bassklarinette. Sean Lee wuchs in Wichita im Staate Kansas im mittleren Westen der USA auf. Seine Mutter hatte Menschen aus dem Libanon und die Ureinwohner der USA unter ihren Vorfahren, sein Vater nach Amerika ausgewanderte Iren. In seiner Jugend spielte Sean Lee Schlagzeug und sang im Gospelchor der örtlichen Baptistenkirche. 1988 zog es ihn dann nach Los Angeles. Dort arbeitete er unter anderem mit den Dust Brothers zusammen und auch mit dem viel zu jung verstorbenen Jeff Buckley. 1995 zog Sean Lee schließlich nach London. Los ging diese Vinyl-Trilogie mit Musik von dem neuen Album des Hip-Hop-Produzenten Lee Bannon. Zu hören waren gleich die ersten drei Tracks davon hintereinander, weil sie eigentlich einen ununterbrochenen Erzählfluss herstellen. Fantastic Plastic heißt die LP von Lee Bannon aus dem Jahr 2012. Genau 40 Jahre davor nahm der Organist und Sänger Timmy Thomas sein erstes Soloalbum auf. Zu hören war davon der Track In the Beginning. Auch aus den USA kommt der Geiger, Sänger und Songschreiber Andrew Bird. Nach drei Alben mit der Band Bowl of Fire und diversen Solo-Live-Alben erschien gerade sein sechstes Studio-Solo-Album Break It Yourself, was man übersetzen könnte mit Mach's selber kaputt. Daraus jetzt ein Song, in dem eine Nahtoderfahrung eine wichtige Rolle spielt.